was dort Isaias vorher gesehen, das ist zu Bethlehem geschehen. Hier stellen sich die Weisen bei Jesu Krippe ein und wollen ihn als ihren König preisen. Gold, Weihrauch, Myrrhen sind die köstlichen Geschenke, womit sie dieses Jesuskind zu Bethlehem im Stall beehren. Mein Jesu, wenn ich jetzt an meine Pflicht gedenke, muss ich mich auch zu deiner Krippen kehren und gleichfalls dankbar sein. Denn dieser Tag ist mir ein Tag der Freuden, da du, o Lebensfürst, das Licht der Heiden und ihr Erlöser wirst. Was aber bring ich wohl, du Himmelskönig, ist dir mein Herze nicht zu weh?